Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bildungsfern. Heute möchte ich mal über eine Feedback-Möglichkeit sprechen, die ich ja mal ausprobiert habe und die ich mal so ein bisschen erforschen möchte, inwieweit die sinnvoll ist, ökonomisch und ja, vielleicht auch mal was Neues. Ja, also ich habe das ganze Fernfeedback genannt, weil wir jetzt ja nicht mehr im direkten Gespräch Feedback geben, sondern häufig eben, ja, zum Beispiel in Textform. Das gibt es vorher natürlich auch. Da gab es dann Situationen, wo Schüler zum Beispiel Dokumentationen erstellt haben, die haben sie dann eingereicht und dann haben wir da was an den Rand geschrieben, ebenso bei Klassenarbeiten oder Prüfungen. Und bei der Rückgabe haben wir dann eben gewisserweise mit ihnen gesprochen und ja, verschiedene Aspekte da angesprochen. Was wir schon mal gemacht haben, ist, dass wir, oder ich habe das mal ausprobiert als Feedback zu einer Dokumentation, die verfasst wurde, dass ich mir die Dokumentation durchgelesen habe und gleichzeitig mein Feedback eingesprochen habe. Das wurde dann von einer Texterkennung direkt übersetzt in Text und den habe ich dann ausgedruckt und den Schülern gegeben. Das hat nicht so erfreulich funktioniert, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe. Großer Nachteil ist, dass nämlich der Zettel wenig Beachtung geschenkt wurde. Der wurde dann einfach abgeheftet, weggelegt, aber auch nicht weiter dann angeschaut. Deswegen habe ich das wieder so ein bisschen dann aus den Augen verloren, weil es jetzt auch nicht nur bei einzelnen Schülern war, sondern in der Gruppe und es war doch ein recht großer Aufwand, dieses Feedback dann jeweils in dieser ausführlichen Form dann einzusprechen und deswegen bin ich dann wieder beim Gespräch geblieben. Und ja, heute hatte ich den Fall oder in letzter Zeit, dass ich immer mal wieder was zugeschickt bekomme und da einfach eine Einschätzung hätte gern. Das ist ein Projekt, was wir gemacht haben. Es geht um Programmierung eines Spiels und das ganze Spiel muss modelliert werden mit Hilfe verschiedener UML-Diagramme. Dann gibt es Quelltexte dazu entsteht und ja, die Schüler sind sich in gewisser Weise ein bisschen unsicher, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht und schicken mir dann ihre Sachen zu und bitten da um eine Rückmeldung. Und bisher habe ich das immer so gemacht, dass ich dann in Textform versucht habe, eine Rückmeldung zu geben. Habe dann aber auch gemerkt, dass dieses Eintippen in der Mail immer in gewisser Weise anstrengend ist, weil ich nicht genau wusste, inwieweit ich jetzt da in die Tiefe gehen möchte und wie viel dann auch am anderen Ende dann ankommt, also inwieweit das dann verständlich ist. Deswegen bin ich heute mal einen anderen Weg gegangen und habe mal was ausprobiert. Und zwar hat mir wieder ein Schüler was zugeschickt und ich habe gesagt, also ich hatte schon die Mail geöffnet und habe gedacht, nee, bevor ich da jetzt also irgendwie lange was eintippe, spreche ich das einfach mal ein. Und habe dann ein Video aufgenommen und mir die Diagramme und den Quelltext dann live sozusagen angeschaut und dann die Aspekte angesprochen, die mir da gefallen haben oder nicht gefallen haben. Es sollte natürlich auch so sein, dass das kein Riesenaufwand ist, denn ich kann jetzt nicht für jeden Schüler bei so einer Veranstaltung ein langes Video machen, sondern es sollte eine gewisse Zeitökonomie auch eine Rolle spielen. Also habe ich das in einem Take gemacht, erst das eine Diagramm, dann habe ich eine kurze Pause gemacht, habe mir das zweite Diagramm angeschaut und dann den zweiten Take gemacht. Und insgesamt hat das Video dann ungefähr eine Länge von 10 Minuten und ich habe auch jetzt nicht viel länger für die Vor- und Nachproduktion benötigt. Dadurch, dass ich da eben, ich habe jetzt kein Vorspann oder irgendwelche Effekte drüber gesetzt, sondern es war dann einfach so, wie es war. Ja, also dieses Diagramm habe ich dann dort als Video begutachtet, meine Meinung dazu gesagt und habe das Ganze dann hochgeladen auf eine Plattform unter Office 365. Da gibt es etwas, das nennt sich Stream. Lustigerweise Stream, weil man kann da Videos hochladen, aber eben nicht streamen, also nicht live streamen. Aber man kann da eben sein Video hochladen und man kann das auch sehr gut dann einschränken, wer das eigentlich sehen darf. Von unternehmensweit, was leider der Default ist, also man muss immer darauf achten, dass man diesen Haken da rausnimmt, gerade bei solchen ja doch recht persönlichen Rückmeldungen, bis hin zu einzelnen Gruppen oder eben auch einzelnen Personen. Ich habe auch bewusst verzichtet, den Namen zu nennen des Schülers und auch in dem Titel den Namen nicht aufgenommen, sondern habe ihm dann nur eine Mail mit dem Link zu diesem Video geschickt. Es gibt noch die Möglichkeit, das geht bei YouTube, das kennt man aber auch bei Podcasts, so durch Kapitelmarken. Immer wenn ich irgendwie so eine Art Zeitmarke habe, also Stunde, Doppelpunkt, Minute, Doppelpunkt, Sekunde. Dann kann ich das in die Beschreibung einfügen und auch in einen Kommentar unter dem Video und damit einzelne Stellen referenzieren. Das ist insofern ganz interessant, weil ich damit das Video so ein bisschen aufteilen konnte, eben in den ersten Teil das Klassendiagramm und den zweiten Teil das Sequenzdiagramm, was ich jeweils unter besprochen habe. Und damit gibt es eine Möglichkeit für den Schüler jetzt schnell an die richtige Stelle zu springen und mal schauen, was da jetzt für eine Rückmeldung oder Antwort kommt. Man könnte dann eben auch verschiedene andere Teile in dem Video referenzieren, indem man diese Videomarken da benutzt. Also das ist auf jeden Fall noch ein recht neues Feld, da habe ich jetzt bisher noch gar nichts in der Richtung herumprobiert. Und ja, insofern werde ich das mal testen, inwieweit das sinnvoll ist oder nicht. Vielleicht ist mir noch so eingefallen, ist es sogar auch ehrlicher als eine Textantwort, weil ich jetzt zumindest in diesem One-Take nichts geschnitten habe. Bei einem Text würde ich da vielleicht nochmal was umformulieren, was verkürzen. Also es kostet eben auch eine gewisse Zeit, das dann so zu reduzieren. Und bei dem bei der Rückmeldung habe ich es aber alles in einer Aufnahme aufgenommen. Und es gibt keine weiteren Schnitte. Das bedeutet, da sind dann auch so Sätze drin wie, ja, hier fehlt doch eigentlich eine Methode. Ah, die ist wohl da. Ich glaube zumindest, dass sie es ist, denn sie heißt ja ein bisschen anders. Solche Formulierungen hat man dann da drin, die man aber nicht in einer E-Mail verfassen würde. Ja, ich werde das mal weiter im Auge behalten, wie das so weiterläuft. Vielleicht will es ja auch der ein oder andere mal ausprobieren. Das ist auf jeden Fall der Beitrag von mir für heute. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Wir hören voneinander und tschüss.